Anderthalb Monate vor der Präsidentschaftswahl hat Alexander Lukaschenko 6 politische Gefangene, unter ihnen Mikolai Statkiewicz, freigelassen. Fast eine ganze 5-jährige Amtszeit lang musste sein wichtigster Herausforderer hinter Gittern schmoren, die längste Strecke in Einzelhaft bei künstlichem Licht. Sein Vergehen, Statkiewicz hatte zu Massenprotesten nach der abermals gefälschten Stimmenauszählung aufgerufen und teilgenommen. Präsident Lukaschenko hat die gestrige Begnadigung als eine humanitäre Geste deklariert. Anders als alle anderen inhaftierten Oppositionskandidaten hatte Statkiewicz kein Gnadengesuch geschrieben. Er ließ sich auch nicht auf den Handel ein, nach der Freilassung in den Westen zu gehen. Tatsächlich dürfte die Begnadigung wirtschaftliche Gründe haben. Weißrussland steckt in einer schweren Krise, braucht Geld, das von der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds so lange nicht fließt, wie es politische Gefangene gibt. Hinzu kommt, dass selbst der unbeugsame Ex-Offizier Statkiewicz im Weißrussland von heute nicht gefährlich werden kann. Denn im Land geht die Angst um, die Angst vor einem Maidan. Nicht zuletzt dank russischer TV-Propaganda, die die weißrussischen Sender übertönt, ist für die Bürger der Maidan zum Synonym für Krieg geworden. Ist Opposition keine Alternative, sondern eine Bedrohung. Trotz der tiefen Wirtschaftskrise setzen die Menschen auf Lukaschenko, lassen ihm die Knebelung Andersdenkender durchgehen, weil er in ihren Augen Stabilität bedeutet. Dass nach der Wahl wieder Hunderttausende wie 2010 auf den Straßen demonstrieren, ist deshalb nicht zu erwarten. Die Weißrussen treibt die Sorge um, dass Moskau mit Minsk verfährt wie mit der Ukraine. Auch Lukaschenko hat Angst vor einer russischen Okkupation. Die Bevölkerung würde derzeit, anders als in der Ukraine, allerdings nicht zu Waffen greifen, um Weißrusslands Souveränität zu verteidigen. Die weißrussische Armee, aus der russischen hervorgegangen, würde ebenfalls nicht gegen Moskau kämpfen. So entsteht eine einzigartige Allianz. Ausgerechnet Lukaschenko und die Opposition verbindet die Sorge um die Unabhängigkeit des Landes. Doch die Antwort auf die Bedrohung fällt höchst unterschiedlich aus. Die Opposition will weniger wirtschaftliche und politische Abhängigkeit von Moskau. Lukaschenko dagegen möchte es sich mit Putin nicht verderben, ihn nicht reizen. Andererseits braucht er wegen der schweren Wirtschaftskrise dringend europäische Finanzhilfe und Investitionen. Nur die Begnadigung ermöglicht ein Ende der EU-Sanktionen. Obwohl Lukaschenko mit 40% der Stimmen rechnen kann, scheut er einmal mehr den fairen Wettbewerb um das höchste Amt. Begnadigte er Statkiewicz erst nach der Kandidatenregistrierung, die vor 3 Tagen zu Ende ging, um ganz sicher den Mitbewerber auszuschließen. Der Mann in Minsk weiß, dass er das Präsidentenamt nur unter einer Bedingung behält, wenn alles so bleibt, wie es ist. Statkiewicz und Co. kann er nach der Wahl jederzeit wieder einsperren lassen.